Am 9. November 1989 stand ich abends mit meinem 8 Monate alten Sohn am Fenster, um den Laternenzug zum Martinstag in unserem Dorf anzusehen. Er war ganz begeistert von den vielen Lichtern und zappelte freudig auf meinem Arm. Ich habe wohl mehrmals auf das Lichtermeer gezeigt und »Schau mal, noch ein Licht und da noch ein Licht« und so weiter gesagt. Plötzlich sagte er laut und deutlich sein erstes Wort: »Licht«. Ich war natürlich ein bisschen erstaunt und überrascht, denn man erwartet ja eher Mama oder Papa. Nachdem ich ihn dann ins Bett gebracht hatte, habe ich den Fernseher eingeschaltet und die Nachrichten gesehen. Lichter über Lichter waren Richtung Grenze unterwegs. Dieses ungewöhnliche erste Wort meines Sohnes am Tag der Maueröffnung bleibt mir immer in besonderer Erinnerung.